Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast, dieses Mal im Angebot die Oscars 2020. Ja, auch dieses Mal wieder ein bisschen was anderes. Es geht nicht um einen einzelnen Film. Ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder was zu den Oscars. Ich habe vor ein paar Jahren auch in diesem Podcast eine Ausgabe gemacht, nur über die Nominierungen und was ich von den Nominierungen gehalten habe. Das war so ein Experiment, das habe ich dann nie wieder gemacht. Aber was sich dieses Jahr für mich schon angeboten hat, war über die aktuellen Filme zu reden, die bei den Oscars nominiert sind. Und vor allem deswegen, also ich nehme das natürlich auch nach den Oscars auf, wie ihr auch an der Veröffentlichung mitbekommt. Es gibt auch noch eine andere Ausgabe, die erst später kommt, die tatsächlich vor den Oscars entstanden ist und die sich aber auch teilweise mit den Filmen der Oscars beschäftigt. Aber in diesem Fall nehme ich das natürlich nach der Verleihung auch auf und kann jetzt aber über einige Filme reden, die ich in den letzten Wochen gesehen habe, die allesamt bei den Oscars nominiert waren. Und ich hatte kurz überlegt, mache ich jetzt eine einzelne Ausgabe zu nur einem dieser Filme und dachte mir so, nö, also ich finde, das sind alles Filme, über die man gut reden kann. Vielleicht nicht immer eine eigene Folge, weil man teilweise bei diesen Filmen auch nicht so viel vorwegnehmen will, dementsprechend weniger vielleicht ins Detail gehen will. Und ja, dementsprechend habe ich jetzt hier für euch vier Filme, die alle bei den Oscars nominiert waren, in verschiedenen Kategorien. Und ich habe sie alle gesehen in den letzten Wochen, weil das eben in Deutschland vor allem gängig ist, dass diese, ja, nicht wirklich Indie-Filme, aber so eher diese Arthouse-Richtung halt, also das Klassische, was bei den Oscars gut ankommt, das kommt gerade bei uns in Deutschland immer so November, Dezember, Januar ins Kino erst. Und dementsprechend kann man es immer erst relativ kurz vor der eigentlichen Preisverleihung sehen, was denn da so, ja, so viel beworben wurde und so viel nominiert ist. Und dementsprechend machen wir jetzt den Anfang mit 1917 oder 1917 von Sam Mendes. Was soll man zu diesem Film sagen, was nicht jeder sicher schon gehört hat? Der 1917 von Sam Mendes ist vor allem dadurch ein Begriff geworden, dass es natürlich ein One-Shot-Film ist, der so aussieht, als wenn er in einem sehr, sehr langen Take, also in einer sehr, sehr langen Plansequenz gedreht worden wäre, was er aber eben nicht ist. Also man versteckt die Schnitte im Film, damit eben, ja, das Ganze soll immersiver wirken. Und ja, worum geht es in dem Film eigentlich? Der Titel ist im Grunde Programm, es spielt halt 1917. Wer das jetzt immer noch nicht einordnen kann, es ist der Erste Weltkrieg. Wir befinden uns ja in der Rolle von zwei englischen Soldaten, die eine ganz simple Mission im Grunde haben, zumindest was die Formulierung des Auftrages angeht. Und zwar sollen sie zu einer bestimmten Stelle laufen und dort einem anderen Bataillon, einer anderen Einheit, ja, sagen, hey, den Angriff, den ihr morgen plant, brecht den mal lieber ab. Wir glauben, es ist eine Falle von den Deutschen. Das ist es im Grunde. Es geht um zwei Soldaten, die diese Aufgabe erfüllen sollen. Und ja, ansonsten, so von den Charakteren hat man jetzt nicht so viel gehört. Man hat jetzt auch nicht gehört, dass es die komplexeste Geschichte sein soll, was 1917 vor allem ja in die Presse gehoben hat, was ihm auch viele Nominierungen meiner Meinung nach eingebracht hat, waren auf jeden Fall die technischen Aspekte. Der Film ist auch wirklich technisch absolut brillant gemacht. Der Kameramann Roger Deakins hat, nur so zur Einordnung, hat glaube ich schon 15 Nominierungen bei den Oscars gehabt und hat letztes Jahr das erste Mal überhaupt gewonnen für Blade Runner 2049. Und auch da völlig zu Recht, aber Roger Deakins würde eigentlich in jedem Fall, also immer wenn er nominiert ist, völlig zu Recht gewinnen. Es ist einer der besten Kameramänner, die überhaupt arbeiten, oder einer der besten, ja, Kameraleute, die überhaupt arbeiten in dem ganzen Feld. Und er macht das eben schon seit sehr, sehr langer Zeit. Er ist mittlerweile grau geworden. Und ja, also ich bin ein großer Fan von ihm seit langer, langer Zeit. Es fallen mir da auch immer wieder Filme ein, wo man vielleicht gar nicht sofort an das Visuelle denken würde, aber auch Sicario zum Beispiel von ihm war wirklich, wirklich großartig. Und ja, also man kann nicht genug den Herrn loben, aber es ist auch irgendwie fast ein bisschen platt, jetzt über Roger Deakins zu reden, weil dazu gibt es so viel bessere Quellen. Guckt euch was an zu dem. Es gibt sicher Dokus über ihn, es gibt kleine Reportagen, es gibt immer auch diese Behind-the-Scenes zu Filmen. Also wenn ihr irgendeinen Film, wenn ihr einfach mal guckt, wo Roger Deakins überall der Kameramann war und da ist ein Film dabei, den ihr sehr gerne mögt, dann geht auf YouTube, gebt dazu dann noch den Filmtitel und Behind-the-Scenes ein. Und Roger Deakins vielleicht, und dann erzählt er euch sicher gerne was über sein Vorgehen, seine Technik. Zu allerletzt ist mir Roger Deakins eben in Blade Runner 2049 natürlich aufgefallen und davor in Skyfall, das war auch ein Film von Sam Mendes, das war eben der, glaube ich, dritte James Bond mit Daniel Craig. Und da war auch wieder alles, sah so, so toll aus. Also Roger Deakins ist wirklich einer dieser Kameramänner, die unglaublich toll mit Farben umgehen und die sehr, sehr effektiv und sehr, sehr intensiv auch einsetzen. Und die Farben sind deswegen nicht unbedingt wirklich realistisch, also es sieht nicht aus wie unsere Welt, aber er bringt perfekt diese Mischung aus. Es ist zwar ästhetisch unglaublich dramatisiert und toll inszeniert, aber es bringt einen trotzdem nicht aus dem Film raus, so was ja bei manchmal schnell passieren kann, wenn Farben zum Beispiel sehr intensiv, sehr heftig sind oder Beleuchtungsverhältnisse sehr extrem sind. Und er hat da immer genau das Level gefunden, dass es zwar extrem ästhetisch aussieht und super, super schön, aber nicht ablenkt von der Story. Und das ist vielleicht das, wo 1917 natürlich jetzt ein bisschen rausfällt, denn 1917s Gimmick, und ich nenne es wirklich Gimmick, ich weiß, das ist negativ wertend, aber 1917s Gimmick ist eben dieser Long Take, also dass der ganze Film aussieht, als wenn er kontinuierlich mit einer Kameraeinstellung gedreht worden wäre, was er eben nicht ist. Und das ist jetzt auch eine Technik, die haben wir jetzt in den letzten Jahren auch ein paar Mal schon gesehen. Ich erinnere zuletzt an einen sehr, sehr guten deutschen Film, und zwar Victoria. Der wurde tatsächlich in einem Take gedreht, also da gibt es keinen Schnitt, sondern der musste einfach komplett durchchoreografiert werden und dann mussten die Schauspieler das komplett hinkriegen. Ich glaube, es ist ein 2-Stunden-Film oder weiß ich nicht, 1,5. Aber die mussten das komplett durchspielen, von Anfang bis Ende. Und das hat man hier eben nicht gemacht, aber am ehesten erinnert die Herangehensweise, die wir bei 1917 sehen, wahrscheinlich an Birdman. Der war ja auch bei den Oscars vor ein paar Jahren recht breit nominiert und ja, alle haben das gefeiert, diese Technik, dieses eben, man hat das Gefühl, man ist die ganze Zeit dabei und es gibt keine Schnitte und so. Birdman hat aber das sehr künstlerisch umgesetzt, im Sinne von, man hat schon ein Gefühl dafür gehabt, dass Schnitte da sind. Aber die ganze Idee bei Birdman war wohl einfach, ja, wir machen das in einem langen Take oder lassen es so wirken, damit man vollkommen in dem Kopf von unserem Protagonisten ist, also von Michael Keaton in dem Fall. Und ich fand es auch da damals nicht so wirklich nötig. Also es ist unglaublich toll anzusehen, keine Frage. Das ist eine coole Technik auch und es macht Spaß, dann technisch zu analysieren, wo war da jetzt vielleicht ein Schnitt und wo nicht und wie haben sie das überhaupt hingekriegt. Und dieser Aspekt ist natürlich immer drin, wenn ich einen Film habe, der so tut, als ob er ein einziges langes Take wäre oder auch nur schon Sequenzen hat, die sehr, sehr lange dauern. Und das macht bei 1917 auch Spaß. Und es gibt Momente, wo ich mir das überhaupt nicht erklären kann. Und ich würde jetzt schon behaupten, dass ich dadurch, dass ich wirklich ein Fan von Making-ofs und solchen Sachen bin, dass ich schon so einen gewissen Einblick mittlerweile habe, wie die arbeiten und wie die das machen. Und bei 1917 gab es einfach legitim mindestens 4 oder 5 Takes, wo ich nicht verstanden habe, wie das gehen soll. Und das ist beeindruckend und das ist großartig. Und dementsprechend wird natürlich Roger Deakins für seine Aufgabe als Kameramann völlig zu Recht gelobt. Denn er muss das umsetzen, er arbeitet natürlich mit dem Regisseur zusammen. Und man muss das komplett, die Choreografie muss stimmen, das wird monatelang geübt, damit das so aussieht am Ende. Und es verlangt viel von ihm, weil er sich auch immer überlegen muss, klar, ich will zwar auch immer die Action zeigen, was gerade passiert im Film und will auch immer, dass man alles gut erkennt, aber gleichzeitig hat er auch noch die Aufgabe, das Ganze ja ästhetisch mit dem Regisseur umzusetzen. Also zum Beispiel habe ich jetzt zum Beispiel immer eine totale, also immer eine Großaufnahme, wo ich einfach alles sehen kann. Das ist zwar dann technisch sicher auch anspruchsvoll, das die ganze Zeit zu drehen und die Kamera zu bewegen währenddessen, aber es ist natürlich filmsprachlich dann relativ stumpf, denn es ist dann immer die gleiche Art, den Film zu präsentieren. Und das ist bei 1917 natürlich nicht der Fall, sondern der Film beginnt zum Beispiel in der ersten Szene, sitzt ein Soldat unter einem Baum und wir haben eine Nahaufnahme auf diesen Soldaten. Und die Kamera schneidet nicht und während der Soldat aufsteht und sich bewegt, ändert sich die Bildeinstellung, also im Verhältnis zu dem, was wir sehen. Wir haben dann eine Totale, dann haben wir wieder eine Nahaufnahme, dann ja eine Halbtotale und all diese Geschichten, teilweise auch Detailaufnahmen. Und das alles muss natürlich sich vorher überlegt werden, wie kriege ich das hin, dass ich von dieser einen Einstellung zur anderen komme und dazwischen das nicht einfach nur leerer Raum ist. Und das hat Roger Deakins großartig gemacht, beziehungsweise das hat die ganze Crew großartig gemacht. Der Film sieht wirklich, wirklich toll aus und ist auch ästhetisch wirklich anspruchsvoll und schön gedreht. Und das Ganze ist wirklich, ja, eine Choreografie, es ist wie ein Tanz. Die müssen da alle durchlaufen und wenn ein Fehler passiert, muss alles von vorne gemacht werden. Und das ist natürlich spannend zu sehen, vor allem mit dem Setting eines Kriegsfilms. Denn in einem Krieg ist viel Chaos und es müssen unglaublich, eben dadurch, dass alleine ja schon bei so einer Schlachtsequenz viele, viele Menschen zu sehen sind, viele, viele Extras, Hintergrundschauspieler. Allein deswegen gibt es natürlich unglaublich viele Faktoren, wo das schiefgehen kann und wo das nicht so richtig funktionieren könnte. Und dementsprechend ist es beeindruckend, wie toll das geworden ist und wie gut sie das ja auch eingebaut haben. Aber was den Film natürlich trotzdem dann runterzieht, ist, dass er ja so zu sehr auf dieser Gimmick-Ebene bleibt. Und dass das ist, was den Film vorantreibt, diese technische Ebene. Wie kriegen wir die Szene hin und wie machen wir das? Und hey, guck mal hier, eine unglaublich krasse Szene. ihr habt keine Ahnung, wie das geht, ne? Das sieht unglaublich realistisch aus. Wie funktioniert das, ohne zu schneiden? Ist mega beeindruckend. Und das Problem ist aber, dass man darüber halt auch nachdenkt während dem Film. Das macht zwar dann trotzdem noch Spaß, weil ich mir eben denke, wow, ich bin völlig gefesselt davon, wie da gerade ein Flugzeug abstürzen kann und die Schauspieler und die Kamera dahin laufen, aber das Flugzeug dann schon irgendwie echt ist und da liegt und keine Ahnung, war dann nur der Absturzcomputer animiert oder haben sie das dann nur rausgeschoppt? Wahrscheinlich schon. Aber wie ihr schon merkt, während ich das so sage, das alles geht mir auch in dem Moment durch den Kopf. Also teilweise schafft es der Film halt schon, eine Immersion darzustellen und mich wirklich in die Geschichte reinzuziehen. Und ich denke dann nicht in jeder Sequenz nach, wie die geht und wie das funktioniert. So bin ich da auch nicht. Und die besten Filme schaffen das, dass ich überhaupt nicht mehr über die filmtechnischen Aspekte nachdenken kann, weil sie mich zu sehr fesseln. Aber 1917 tut das eben nicht durchgehend. Es ist wirklich technisch unglaublich toll gemacht. Es ist auch eine interessante Story, so ist es nicht. Und ich habe auch Lust, die zu verfolgen und zu sehen. Aber der technische Aspekt ist schon sehr, sehr, sehr im Vordergrund. Und das merkt man auch. Und selbst, ich glaube, selbst Zuschauer, die nicht wissen, dass es ein langer Take ist vorher, selbst die werden auf irgendeine unterbewusste Art und Weise ab einem gewissen Punkt merken, hier ist irgendwas komisch. Was ist das bloß? Und ja, dementsprechend ist das eben technisch ein toller Film, aber der große Kritikpunkt, den es hat, ist, dadurch, dass es sich so auf die Technik verlässt, hat es wenig Raum für all die vielen anderen Aspekte, die einen Film auch gut machen. Und das ist, hauptsächlich sind das nämlich die Schauspieler. Die beiden Jungs, die diese beiden Rollen spielen, ich habe die Schauspielernamen jetzt auch nicht rausgesucht, der eine ist ein bisschen bekannt als, Game of Thrones Darsteller, ich vergesse gerade, wie er heißt, in der Rolle, er ist der jüngste Sohn von Cersei Lannister, Tommen hieß er in Game of Thrones, und der spielt hier einen dieser Soldaten, das heißt, sein Gesicht kennt man schon so ein bisschen, den anderen kannte ich gar nicht, der andere ist für mich auch der bessere Schauspieler und er muss in dem Film auch mehr leisten, würde ich sagen, aber ja, es sind relativ unverbrauchte Gesichter, was einerseits gut ist, wenn man dann vielleicht weniger den Schauspieler sieht, sondern mehr irgendwie einen Soldaten vor sich hat. Aber das Problem ist, selbst wenn diese beiden Darsteller unglaublich gut wären und selbst wenn da ein DiCaprio und ein Brad Pitt rumlaufen würden, das Problem ist, dass diese beiden Figuren sehr, sehr wenig Momente bekommen, um als Charakter komplexer zu werden. Also ihre ganze Story und all ihre Motivation wird uns schon erzählt. So, ja, keine Ahnung, also das kann man ruhig sagen, das ist jetzt kein großer Spoiler für den Film, es kommt in den ersten 5 Minuten vor. Diese beiden Soldaten sollen eben diesen Befehl übergeben, dass eine andere Einheit nicht angreifen soll, damit sie nicht aufgerieben wird. Und in dieser Einheit, die gerettet werden soll, ist der Bruder von einem der beiden Soldaten, die Nachricht überbringen sollen. Das heißt, er hat natürlich eine Motivation. Er will seinen Bruder ja retten, also will er das hinkriegen. Und als Motivation reicht mir das auch. Aber ich lerne diese beiden Soldaten nie als Menschen kennen. Ich lerne wenig darüber, wie sie vorher waren, wie sie zum Krieg an sich stehen, ob sie damit klarkommen oder nicht. Sie machen ihre Aufgaben einfach so vor sich hin. Und es gibt leider zu wenig Stellen, wo ich sie als echte Persönlichkeiten wahrnehme. Und ein Film kann auch ohne komplexe Charaktere auskommen. Das geht sicher auch. Dann sind wir, glaube ich, oft in so eine Richtung Experimentalfilm dann. Aber das geht sicher. Aber gerade in einem Film, der natürlich auch irgendwo ein Antikriegsfilm ist, weil er im Krieg nicht als glorreich darstellt, auch da muss man sich halt dann fragen, was macht das ja erst so grauenhaft, den Krieg, und was macht ihn so unmenschlich? Ja, genau, weil eben Menschen dabei aufgerieben werden. Und weil Menschen dabei ihr Leben verlieren und für eine Sache sterben, hinter der sie stehen oder vielleicht auch nicht. Aber das ist ja das eigentlich Spannende, also zu sehen, wie Menschen mit so einer Extremsituation umgehen. Und diese beiden Darsteller, ihre Figuren kriegen einfach für mich zu wenig Verschnaufpausen. Sie haben zu wenig Momente, wo sie wirklich auf ihre Umwelt reagieren können und die verarbeiten können. Es sind alles spektakuläre Szenen und es sind tolle Szenen und es gibt schon ein, zwei ruhigere Momente mal, wo man irgendwie auf irgendeinen Zivilisten trifft, der da in den Trümmern sein Leben fristet und dann hat man mit dem eine kurze Interaktion. Aber es ist mir zu wenig und dafür, dass es ein Film ist, der ja schon auf den Schultern von zwei Personen liegt, also auf diesen zwei Darstellern, die wir halt verfolgen, aufgrund dessen brauche ich dann schon irgendeine Verbindung zu diesen beiden Figuren. Und sie sind für mich im Grunde nur Schablonen, wie so Guides, die uns halt durch diese Szenarien führen. Und das ist eben der große Minuspunkt an dem Film. Es ist trotzdem ein technisch unglaublich toller Film. Ich würde ihn auch empfehlen, wenn ihr ihn gucken wollt, guckt euch den im Kino an, wenn er denn noch läuft, wenn diese Ausgabe rauskommt. Es ist wirklich ein Film für die große Leinwand. Das ist spektakulär gemacht und es ist wirklich, wirklich sehenswert. Und Hut ab an jeden hinter der Kamera, der das hingekriegt hat. Und es ist eine tolle Idee, Aber eben, man muss nicht irgendwie Sachen einfach über den grünen Klee loben, wenn auch Sachen daran, ja, nicht optimal gelaufen sind. Und ich glaube, gerade Sam Mendes ist ein Regisseur, der unglaublich tolle Filme gemacht hat über Charaktere, über komplexe Emotionen und wie Menschen sich verhalten und wie sie sich, ja, wie sie zu gewissen, ja, Extremsituationen vor allem auch stehen. Und da reicht die ganze Bandbreite von American Beauty, wo es im Grunde nur, ja, um eine Ehe geht, die zerbricht und eine Midlife-Crisis und aber all diese kleinen, feinen Zwischentöne und vor allem, glaube ich, sein für mich stärkster Film bis heute, Zeiten des Aufruhrs mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, die ein Ehepaar in den 50er, 60ern spielen und ja, die einfach, wo auch diese Ehe einfach irgendwie zerrüttet wird und nicht mehr richtig funktioniert und das sind die stärksten Momente seiner Filmkarriere, wo er einfach Schauspieler mal richtig was zu tun gibt und die wirklich tolle, dreidimensionale Figuren spielen dürfen. Und das hat er komischerweise hier halt gar nicht. Also in 1917 scheint ihn die schauspielerische Komponente relativ wenig begeistert zu haben oder interessiert zu haben. Ist auch völlig in Ordnung. Aber ja, in dem Setting, in dem Kriegsfilm, würde ich mir mehr Menschlichkeit wünschen, tatsächlich. So kann ich das formulieren. Als nächstes geht es weiter mit Jojo Rabbit von Taika Waititi. Ja, der Film, falls euch das nicht sagt, er war ein bisschen kleiner eher. Ich glaube auch, dass dieser Film wenig Aufmerksamkeit bekommen hätte, wenn er nicht bei den Oscars nominiert worden wäre. Taika Waititi selber kann einem ein Begriff sein, weil er für Marvel schon Filme gemacht hat. Und zwar den dritten Thor Ragnarok. Ich vergesse immer, wie er bei uns heißt. Ich glaube, Thor Tag der Entscheidung oder so. Und er wird auch den nächsten drehen. Thor Teil 4 kommt auch wieder von ihm. Aber das sind seine schwächsten Filme sogar. Und ich mag Thor 3 tatsächlich. Ist einer der stärksten Marvel-Filme meiner Meinung nach. Aber Taika Waititi macht eher sehr, sehr strange Komödien über sehr, sehr lustige Szenarien. Und ein Film, den ich an dieser Stelle auch auf jeden Fall ans Herz legen will, ist Fünf Zimmer, Küche, Sarg. So heißt er im Deutschen. Im Englischen heißt er einfach nur What We Do in the Shadows. Dazu gibt es auch eine Serie mittlerweile. Aber ursprünglich war es ein Film. Und das war, im Grunde ist es eine Mockumentary, wo eine, ja, gefakte Filmcrew, also es ist keine echte Dokumentation, eine Doku-Crew geht in eine WG und diese WG besteht aus Vampiren und diese Vampire zeigen so ihren Alltag. Und ja, das klingt absurd und super witzig und das ist es auch genau. Und dementsprechend, seit ich diesen Film gesehen habe vor einigen Jahren, bin ich super, super, ja, gespannt immer, was Taika Waititi so macht, weil er ja auf jeden Fall meistens witzige Filme macht und auch darin dann aber immer auch, ja, emotionale Geschichten erzählt und seine Figuren wirklich liebevoll darstellt und auch wenn sie irgendwie ihre Fehler haben und so, begleitet man unglaublich gern die Figuren in seinen Geschichten und alles ist ein bisschen weird und ein bisschen komisch und nicht so ganz, ja, der Realität entsprungen, aber darin findet er halt unglaublich viel Humor und aber trotzdem auch Herz. Und in dem Fall von Jojo Rabbit nun, seinem neuesten Film, da wurde es gleich ein bisschen kontrovers zu Beginn, denn Jojo Rabbit handelt von einem kleinen Jungen, von Jojo, der lebt in Nazi-Deutschland und zwar, ja, volle Kanne während der Hochzeit der Nazis. Und ja, er ist überzeugtes Mitglied der Hitlerjugend und freut sich total und ist da super begeistert von allem. Und er hat auch einen imaginären Freund, weil er hat nämlich nicht so viele echte Freunde, aber sein imaginärer Freund ist Adolf Hitler. Und ich glaube, je mehr ich davon erzähle, merkt ihr schon, okay, was zum Teufel ist das? Ist das irgendwie ein Film, der irgendwie das Dritte Reich verherrlicht oder was soll das? Vor allem, wenn man darüber nachdenkt, dass Jojo Rabbit schon großteils eine Komödie ist. Und deswegen wirkt es sehr bizarr und es ist auch ein gefährliches Thema und es ist, ja, es ist auf Messerschneide, sowas zu machen. Also es gibt wenig Filme, die, ja, humoreske Geschichten erzählen in einer Zeit, wo es wenig zu lachen gab. Egal, ob das jetzt das Dritte Reich ist oder eine andere Diktatur zum Beispiel, irgendeine schreckliche Zeit, die Menschen erlebt haben. Darin Humor zu finden und der nicht erzwungen wirkt und der auch nicht deplatziert wirkt, das ist sehr, sehr schwierig. Und Taika Waititi habe ich es aber am ehesten zugetraut. Und als der erste Trailer rauskam, war ich halt komplett sold. Also ich fand es einfach mega witzig, wie er das macht. Aber war dann auch gespannt, ob es in Filmlänge ja irgendwann bricht und man auch irgendwann einem das Lachen im Halse stecken bleibt und man da nicht mehr wirklich Freude empfinden kann, weil man halt einfach das reale Setting zu sehr kennt und genug darüber im Geschichtsunterricht gelernt hat, um zu wissen, okay, das war eine grauenvolle Zeit und da ging es ganz vielen Menschen schlecht. Und es gibt Leute, die auch diesen Film nicht sehen sollten und die auch völlig zu Recht, finde ich, sagen, nee, für mich war das zu krass, ich finde das auch nicht gut, ich finde, darüber kann man nicht Witze machen über, oder man kann sich nicht über Nazis lustig machen, weil die waren grauenhafte Mörder und wenn man sich über sie lustig macht, dann verharmlost man sie auch ein Stück weit. Ich verstehe, dass man solche Denkansätze hat. Für mich ist es das nicht. Für mich ist es ganz klar eine Satire, das hat er auch selber gesagt. Und Satire ist halt immer so ein bisschen was, das schneidet irgendwo auch ins Fleisch und ist aber gleichzeitig lustig und hat aber damit auch was zu sagen. Und das ist Jojo Rabbit, absolut. Und wie gesagt, es geht einfach um diesen kleinen Jungen, Jojo, der eben, ja, einfach da dabei sein will. Der will einfach dazugehören und ist einfach sehr motiviert, in der Hitlerjugend sich einzubringen. Und was dann letzten Endes passiert, er wird nämlich nur von seiner Mutter großgezogen, sein Vater ist im Krieg. Und was dann letzten Endes passiert ist, dass er feststellt, dass sich in seinem Elternhaus, bei ihm und seiner Mutter, ein jüdisches Mädchen versteckt in den Wänden. Und das bringt ihn sehr aus dem Konzept, denn er ist überzeugter Nazi insofern, dass er halt diese Ideologie völlig übernommen hat. Und für ihn ist klar, ja, Juden sind böse, Juden sind unsere Feinde. Das geht nicht. Und er merkt aber, okay, also ihm wird dann recht schnell klar, dass dieses jüdische Mädchen sich da nicht einfach so heimlich versteckt hat, sondern dass das schon über seine Mutter alles so gelaufen ist. Und seine Mutter, gespielt von Scarlett Johansson, ist übrigens auch großartig in dem Film, ja, zwingt ihn nicht direkt, sehr sich nicht in diese Ideologie, in diese Nazi-Kultur einzuleben, sondern sie ist eher dagegen. Den Eindruck hat man schon, dass sie da selber nicht so begeistert von ist. Aber sie lässt ihm schon die Freiheit, sich da ja auszuleben, was eben auch interessant wäre, darüber zu reden, inwiefern das nachvollziehbar ist oder nicht. Aber in der Zeit auch schwierig zu sagen, du machst das nicht, wenn dein Kind eigentlich Bock darauf hat, weil da bringt man sich selber ganz schnell in Gefahr. Ja, jedenfalls ist dieser Film eben hauptsächlich eine Komödie, obwohl es eben darum geht, dass eine Familie ein jüdisches Mädchen auf der Flucht vor den Nazis versteckt. Und man fragt sich eben, wie kann das funktionieren? Vor allem der Junge hat dann auch noch den imaginären Freund Adolf Hitler, der übrigens selbst gespielt wird von Taika Waititi, von dem Regisseur. Und was man aber unterm Strich sagen muss, zum einen sind es einfach tolle Kinderdarsteller. Jojo hat einen Freund, ich habe leider gerade den Namen vergessen von der Figur. Archie Yates heißt der Schauspieler. Und die beiden allein sind einfach super goldig. Ich weiß, das ist so ein Oma-Wort, aber es stimmt hier einfach. Die sind einfach total großartig miteinander. Und jeder Mensch sollte einen Freund haben wie Archie Yates, also wie seinen Kumpel da. Jordi, ich komme auf den Namen jetzt nicht. Tut mir leid, ich krieg's gerade nicht hin. Es tut mir leid für alle, die den Film gesehen haben und das gerade hören und sich denken, wieso kommt er nicht auf den Namen? Es ist mir gerade entfallen und ich will jetzt auch nicht nachschauen. Aber auf jeden Fall sind die absolut phänomenal, die beiden sind wirklich auch gut, was ja gemessen an dem Thema, in dem sie hier spielen, auch nochmal schwierig ist, weil sie sind nicht so klein, dass sie nicht wissen, was sie da tun. Und das wurde ihnen, glaube ich, schon klar vermittelt. Die sind beide so, wenn ich schätzen müsste, 12, 13 Jahre alt. Und deswegen ist es ja nochmal schwieriger, also schon für einen Erwachsenen-Darsteller, finde ich, kann es sehr, sehr schwierig sein, eine humoreske Rolle oder witzige Pointen rüberzubringen in so einem Setting. Und das kann sich super schnell ganz, ganz unangenehm anfühlen. Und diese Kinderdarsteller sind großartig. Also da hat man beim Casting einfach schon viel richtig gemacht. Und das liegt vor allem auch an dem wirklich großartigen Skript. Also das Drehbuch ist wirklich phänomenal. Die Konstruktion dieser Geschichte und wie sie erzählt wird, also da gibt es für mich auch keinen Gramm Fett. Diese Geschichte fühlt sich einfach komplett rund an. Und der Film spielt auch ein bisschen mit dem Zuschauer und ja, weckt Erwartungen und hintergeht die auch ein bisschen teilweise. Aber ja, ich kann es nicht anders sagen, als zu loben, dass dieser Film wirklich, wirklich gut diese Balance findet zwischen Tragik und Komödie. Und diese satirische Gratwanderung funktioniert einfach wirklich, wirklich großartig. Es gibt ein, zwei Witze, die sind auch mir ein bisschen drüber. Es gibt dann schon ein, zwei Momente zwischendurch mal oder gegen Ende des Films. Da sage ich auch, okay, puh, der Joke war, der hat einfach jetzt auch nicht gut funktioniert. Da ist es gar nicht so, dass ich sage, man darf über diesen Aspekt keinen Witz machen. Sondern der Witz passt da einfach gerade nicht so gut. Der ist da einfach gerade ein bisschen auf verlorenem Posten. Weil manchmal, also nicht immer, aber es gibt so ein, zwei Momente, wo der Wechsel zwischen Ernst und Humor, zwischen Tragik und Humor sehr, sehr abrupt ist. Und es gibt Stellen, wo das so großartig funktioniert, dass ich wirklich kurz davor im Kino zu klatschen. Also ich spoilere den Film nicht, aber es gibt wirklich eine Stelle, die ist visuell so gut umgesetzt und das liegt am Drehbuch, das muss ja im Drehbuch stehen gehabt haben, obwohl ich es nicht gelesen habe. Aber das ist so gut durchdacht von Anfang an, dass wenn dieser Moment kommt, man einfach sagt, mein Gott, ist das ist gutes Storytelling und das ist so kreativ an der Stelle, das so zu erzählen. Und da fällt der Wechsel zwischen Humor und Tragik, der schneidet einem zwar wirklich ins Fleisch und der ist brutal und heftig und schnell, aber er fühlt sich auch so richtig an und es passt so gut an der Stelle. Und aber eben ein, zwei Stellen gibt es, wo das eben nicht so ganz funktioniert, wo man dann ja eher gerade erwartet, dass man vielleicht jetzt auch so ein bisschen zum Beispiel den Ausklang des Films langsam einläutet und dann kommt plötzlich ein sehr abrupter, heftiger, sehr sehr derber Witz und es fühlt sich dann nicht so ganz logisch an. Und ein, zwei Figuren bleiben sicher auch ein bisschen schablonenhaft. Also Jojo bekommt eine komplexe Geschichte und eine komplette Erzählstruktur geliefert. Es gibt ein, zwei Nebendarsteller, hauptsächlich Sam Rockwell fällt mir da ein, der einen ja, gehobenen Kerl in der Nazi-Diktatur spielt, der ist irgendwie, weiß ich nicht, Ortsvorseher oder so. Also der hat so ein bisschen die Hand über die Geschehnisse in Jojos Dorf. Und der ist ein großartiger Darsteller, absolut. Sam Rockwell hat ja zuletzt schon in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri einen ja, Rassisten gespielt. Jetzt spielt er hier wieder einen Nazi. Ich hoffe, der arme Kerl wird jetzt nicht komplett festgelegt darauf. Aber wie gesagt, phänomenaler Darsteller. Seine Figur bleibt an manchen Stellen ein bisschen, ja, da hätte ich mir mehr gewünscht. Da hätte ich mir dann eher gesagt, ach, gib mir nochmal 10 Minuten in dem Film und gib der Figur nochmal eine komplexere Geschichte. Denn er kommt schon genug dafür vor, dass man sich das schon fragt. So, was ist mit dem eigentlich und wie tickt denn der? Und da bleibt es dann ja ein bisschen außen vor manchmal, weil man eben ja ganz stark fokussiert ist auf Jojos Wahrnehmung und wie es dem so geht und wie der sich entwickelt. Und alle anderen Figuren außenrum sind natürlich ja dann eher nur so moralische Kompasse für ihn. Und bei manchen funktioniert das, weil die trotzdem genug Background bekommen, dass ich mir das selber zusammenreimen kann. Aber manchmal funktioniert es auch nicht ganz so gut. Aber unterm Strich finde ich Jojo Rabbit phänomenal. Ich fand ihn richtig, richtig witzig. Und ich finde, er hat das auch gut hingekriegt, in einer Zeit, in der eben eigentlich wenig, wo es wenig zu lachen gab, eine witzige Geschichte zu erzählen und dann den Humor reinzubringen. Und ich finde es auch einen guten Ansatz grundsätzlich. Es ist immer schwierig und es funktioniert für mich auch definitiv nicht immer. Ich bin der Erste, der sagt, dass es Themen gibt, wo es sehr, sehr schwierig ist, darüber witzige Geschichten zu erzählen oder auch nur schon abstruse Stories. Und aber gerade bei ihm, finde ich, hat es so gut funktioniert, weil dieser Film, weil Jojo Rabbit wirklich diese Message von Nächstenliebe wirklich gut rüberbringt. Und gerade weil es in dieser Zeit spielt, ist es irgendwie, ja, berührt es einen sogar mehr, finde ich, weil man eben sagt, okay, aber auch da muss es, natürlich hat es auch da gute Menschen gegeben, weil sonst hätte das wirklich niemand überlebt und niemand geschafft. Und diese Message, die darauf konzentriert er sich und die bringt er wirklich auch voll rüber. Und das funktioniert für mich sehr gut. Es gibt dann andere Beispiele, die eine ähnliche Zeitepoche wählen und auch versuchen, so ein bisschen den Humor in dem Ganzen zu finden oder die Absurdität ja zur Schau zu stellen. Und das funktioniert für mich nicht so gut. Klassisches Beispiel ist Das Leben ist schön von Roberto Benigni. Der Film hat mich überhaupt nicht damals berührt und ich fand ihn sehr pietätlos und fand es sehr geschmacklos, wie der Film das teilweise umsetzt. Und ich hatte aber schon verstanden, dass er das wahrscheinlich versucht, anders darzustellen und versucht, eben Humor an Stellen zu finden und Lebensfreude auch an Orten, wo man glaubt, sie ist komplett verloren gegangen. Aber da hat es für mich eben nicht gepasst. Und bei Jojo Rabbit passt es für mich einfach sehr, sehr gut. Und dementsprechend kann ich auch den wirklich wärmstens empfehlen. Der war zu Recht für viele Sachen nominiert. Fand ich auch gut, dass er ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Und Taika Waititi ist natürlich jetzt auch spätestens sehr, sehr populär mittlerweile. Spätestens durch seinen Gig bei Marvel ist er jetzt im Mainstream auch angekommen. Und ich hoffe aber, dass er trotzdem sich treu bleibt und diese kleinen, verschrobenen und auch provokanten Geschichten dann weitererzählt. So, jetzt komme ich zu einem Film, das ist fast schon exklusiv, dass ich den jetzt schon bespreche, denn der läuft jetzt gerade erst an. Ist tatsächlich erst gestern in die Kinos gekommen, wenn ich das gerade aufnehme. Und das ist Bombshell von Jay Roach. Bombshell geht um den Fernsehsender Fox News. Wer das jetzt nicht kennt, in der amerikanischen Fernsehlandschaft gibt es eben ein paar größere Sender, die sich mit Politik beschäftigen. Das wäre zum einen zum Beispiel CNN, MSNBC hat auch teilweise solche Programme. Und dann gibt es auf jeden Fall Fox News. Und Fox News ist bekannt, ist fast schon ein Meme. Denn Fox News ist extrem republikanerfreundlich und bezieht da sehr klar Stellung. Und gerade in den letzten Jahren kann man das sehr, sehr plakativ erleben, dass Fox News zum Beispiel Donald Trump nicht sehr kritisch behandelt an vielen Stellen. Aber Bombshell dreht sich um eine Zeitepoche und um eine Zeit, wo es doch Individuen gab, die, ja, entgegen der normalen ja, Masche oder des normalen Credos dieses Senders ja, sich anders dort verhalten haben, obwohl sie dort gearbeitet haben. Darum geht es zum einen, also es geht um mehrere Journalistinnen, die bei Fox News arbeiten und zum einen geht es darum um eine Person, die sich halt ja, auflehnt gegen dieses ganze System und die halt, wenn sie sagt, okay, ich habe ein Problem mit Donald Trump, ich habe das Gefühl, der hasst Frauen, dann werde ich dem dazu auch entsprechende Fragen stellen. Und auf der anderen Seite geht es auch noch in dieser Geschichte um einen Missbrauchsskandal. Und zwar ist es wirklich ein ganz klassischer Fall aus der MeToo-Ära, die wir jetzt haben. Und zwar geht es um den Leiter des Senders und den CEO, der scheinbar ja systematisch Frauen belästigt in der Firma und das ja mit einer ganz klaren Machthierarchie auch ausnutzt, indem er Leuten nur dann gute Sendeplätze oder überhaupt Jobs verschafft, wenn sie ihm in gewisser Weise entgegenkommen. Und das ist ein extrem brisantes Thema und auch wirklich relevantes Thema. Und deswegen fand ich das auch ganz gut, dass ich den Film erwischt habe. Es war nämlich eine Sneak, es war nicht geplant, den zu sehen. Ich hatte natürlich von dem gehört, aber ich weiß gar nicht, ob ich wirklich reingegangen wäre, weil ich irgendwie die Aufmachung des Films hat mich jetzt nicht so gecatcht. Ich fand es irgendwie, hat es nicht sehr, sehr tiefgründig gewirkt im Trailer. Und da dachte ich mir, ja, ich glaube, ich warte dann lieber noch ein paar Jahre, bis jemand dieses Thema auf eine sehr komplexe, vielleicht auch verstörende Art und Weise mal aufrollt. Aber an sich habe ich es nicht bereut, den Film gesehen zu haben. Jay Roach, der Regisseur, war mir jetzt nicht so ein Begriff. Ich habe vorher nochmal nachgeguckt, habe es natürlich vergessen. Er hat schon noch ein, zwei Filme gemacht, die man kennt. Aber die kann ich natürlich jetzt leider nicht mehr rezitieren. Ich weiß nur noch, dass es gar nicht in seine Filmografie gepasst hat. Das, glaube ich, habe ich noch im Kopf, dass Jay Roach sonst nicht solche Filme macht. Aber wie gesagt, das ist ein sehr brisantes Thema, sehr, sehr spannend. Und wir haben hier vor allem starke schauspielerische Leistungen. Wir haben hier zum einen Margot Robbie, wir haben Charlize Theron und wir haben Nicole Kidman. Das sind die drei Frauen, die bei Fox News arbeiten. Alle drei haben so ihre eigene Story, alle sind an verschiedenen Positionen auch in ihrer Karriere. Aber letzten Endes haben alle drei mit diesem Missbrauch zu tun und sind alle drei in gewisser Weise Opfer der ja, patriarchalen Machtübergriffigkeiten, die es dort bei Fox News eben gibt oder zumindest gab auf jeden Fall. Und alle drei sind wirklich, wirklich gut in dem Film. Finde ich absolut, sind tolle Schauspielerinnen. Es ist auch sehr, sehr weird, Charlize Theron in dem Film zu sehen, denn sie und Nicole Kidman spielen beide reale Persönlichkeiten. Also das ist ja auch ein echter Fall. Und die beiden sind halt, das sind echte Personen. Also auch ihre Namen, das sind echte Leute, die bei Fox News gearbeitet haben. Und im Speziellen Charlize Theron haben sie mit dem Make-up komplett verändert. Das ist total weird. Die sieht wirklich der Originalperson, sag ich mal, extrem ähnlich. Und das ist einfach weird und das ist komisch, aber es sieht auch ziemlich gut aus. Der Film hat tatsächlich dafür ja auch seinen Oscar gewonnen, seinen einzigen fürs Make-up. Und ja, die Schauspieler sind wirklich gut. Es macht Spaß, denen zuzuschauen. Es ist auch sehr, sehr unangenehm teilweise, weil sie auch diese Ohnmacht und diese Machtlosigkeit und diese Angst schon wirklich gut rüberbringen. Und obwohl sie halt trotzdem dort arbeiten. Also der Film hat halt auch ein sehr komplexes Thema, denn wieso arbeiten dort Menschen, die sich dort nicht respektiert fühlen und dann auch hinzu kommt dazu, auch noch wirklich missbraucht werden dort und sexuell übergriffig angegangen werden? Wie überlebt man das überhaupt oder wie hält man das einen weiteren Tag aus? Und das ist ein komplexes Thema. Das ist nämlich das Klassische, was natürlich Leute bringen, wenn sie von Missbrauchsfällen hören und dann heißt es ja, irgendwer wurde dazu Oralsex gezwungen oder was auch immer. Ja, wurde noch nicht gezwungen. Der hat ja das halt in Aussicht gestellt, dass sie dann einen besseren Job kriegt. Ja, da kannst du doch dich auch dagegen entscheiden. Da machst du das halt nicht. Und das ist so dieser klassische Victim-Blaming-Vorwurf, der dann von Leuten kommt. Ja, dann mach's halt nicht, ne? Und das hat der Film schon drin, diese Ohnmacht zu zeigen. Auch dieses, ja, wenn ich das jetzt nicht mache oder wenn ich jetzt da so gar nicht drauf eingehe, wird es schwierig für mich. Wer weiß, ob ich nochmal in dem Bereich arbeiten kann. Vor allem zeigt der Film auch ganz klar, dass das nicht so beliebig ist. Menschen machen nicht alle Menschen machen einen Job einfach nur random fürs Geld, sondern es gibt auch Menschen, die wirklich gerne in einem bestimmten Bereich arbeiten wollen. Und das haben wir in dem Film eben auch. Und dann ist es halt doppelt niederschmetternd, wenn du in dem Bereich angekommen bist, in dem du gerne arbeiten willst und du willst gerne für deine fachlichen Kompetenzen gewertschätzt werden. Und dann sagt dir einer, ja, ja, ist alles schön und gut, du bist sicher auch ganz kompetent und ganz gut in dem, was du machst. Aber jetzt musst du halt erstmal die Beine breit machen und dann kannst du meinetwegen zeigen, wie kompetent du bist. Und ich kann mir gut vorstellen, also das kann man als Mann sowieso nur begrenzt nachvollziehen, aber natürlich macht einen das komplett kaputt an der Stelle und natürlich belastet das eine und auf jeden Fall ist es eine überfordernde Situation, wenn dir so direkt ins Gesicht gesagt wird, ja, also ich bin ja dir körperlich interessiert, aber ansonsten ist mir im Grunde völlig egal, was mit dir ist. Und das hat der Film gut rübergebracht. Aber was dem Film einfach fehlt, trotz der starken Performances, die wir einfach haben, ist dann letztlich immer noch die wirkliche Tiefe und vor allem auch diesen systematischen Machtmissbrauch. Der wird halt in diesem Film sehr an diesem CEO aufgehängt, der alles in der Hand hat. Und ja, das ist für mich dann ein bisschen zu simpel. Man kommuniziert damit im Grunde nur, ja, da gibt es einen bösen Typen an ganz hoher Stelle, und der, ja, der ist für alles verantwortlich. Das wäre auch so, wenn man jetzt einen Film über Harvey Weinstein machen würde und würde nur diesen Aspekt behandeln und würde nur sagen, oh, guck mal, Harvey Weinstein, das Monster. was einfach mir zu sehr außen vor gelassen wird, ist, welche Systematik das haben muss. Der Film, also Bombshell, schneidet das nämlich auch ein bisschen an mit zum Beispiel der Sekretärin von diesem CEO, die das alles irgendwo mitbekommt, die das alles weiß. Und das ist sogar selbst eine Frau. Und da denkst du dir doch, was zum Teufel, wie schläfst denn du eigentlich nachts, dass du das auch noch mitträgst? Also der Typ ist ein Arschloch, keine Frage, das ist ein komplett krankes Schwein. Aber ist es nicht auch super spannend, auch noch zu beleuchten, mit welcher Systematik, wie viele andere Menschen in so einer Firma, in so einem, ja, in so einer Machtstruktur das auch irgendwo mittragen? Und darüber hätte ich mir sehr, sehr gerne einen komplexen Film gewünscht, der das wirklich erforscht und das auch wirklich zum Vorschein bringt. Aber am Ende ist es dann doch so ein bisschen so eine David-gegen-Goliath-Geschichte, dass eben diese Frauen, diese drei, sich gegen ihn auflehnen irgendwo, jeder auf ihre Art und Weise. Und das ist mir halt dann doch zu kurz gegriffen. Das ist dann doch wieder dieses, ja, es gibt den einen bösen Typen. Ja, nee, das ganze System ist irgendwo böse oder irgendwo krank, weil das ganz viele Leute definitiv auch wussten und mitgetragen haben. Und das kam mir einfach zu kurz, das fand ich ein bisschen doof. Und was halt auch nicht dem Film hilft, ist, dass er einfach keine sehr klare eigene Idee hat, im Visuellen oder Erzählerischen auch. Das ist alles sehr, sehr standardisiert, sehr simpel. Zum Beispiel beginnt der Film mit dem Brechen der vierten Wand, also Charlize Theron und auch Nicole Kidman und so, die sprechen alle auch manchmal mit dem Zuschauer ganz am Anfang vom Film und erklären gewisse Dinge. Und man erwartet dann, ja, das ist halt generell jetzt auch schon so ein Trope, das ist so ein Klischee, dass die Charaktere mit dem Zuschauer sprechen in solchen Filmen. Hat das irgendeinen Sinn oder hat das zumindest eine Dynamik? Also bringt das den Film irgendwie ins Rollen und ist das auch ein Thema, was immer mal wieder auftaucht? Und ein guter Vergleich, den ich gehört habe, war, den Film mit Big Short zu vergleichen, The Big Short von Adam McKay, der nämlich auch solche Elemente drin hat und der sich ja auch an echten Ereignissen orientiert, auch wenn es ein völlig anderes Thema ist. Und The Big Short hat dieses Element zum Beispiel genutzt, um den Film aufzulockern, um das Ganze unterhaltsam zu machen und trotzdem gleichzeitig durch diese sehr ernste Ansprache des Zuschauers direkt, hat er auch nochmal klar gemacht, hey, nur um das nochmal festzuhalten, das wirkt ja alles lustig und überdreht, aber übrigens, das ist trotzdem wirklich so passiert und hier ist sehr viel echter Kern drin und dadurch hat dieses Element gut gepasst, weil es dann immer wieder mal aufgerüttelt hat zwischendurch. Aber in Bombshell wirkt es einfach nur wie ein nettes Gimmick am Anfang, so, hey cool, wir machen das jetzt auch mal mit der vierten Wand und das kommt auch fast nur am Anfang vor und dann gar nicht mehr im Grunde. Und ich habe einfach nicht verstanden, was das soll. Und so ist der Film an vielen Stellen einfach so die Definition von durchschnittlich. So, da sind ein, zwei nette Ideen drin. Die Story wäre auch ganz interessant. Aber alles wirkt noch nicht so ganz durch. Es ist noch so halbgar. Und vielleicht ist es dann auch gerade bei solchen Themen, weil das noch so aktuell ist. Also diese Missbrauchsvorwelle, das spielt halt 2016 in dieser Geschichte. Das heißt, es ist wirklich, wirklich brandaktuell, wenn man überlegt, dass so ein Film in der Regel 2 Jahre in der Entwicklung steckt, bis er wirklich rauskommt. Das heißt, die haben wirklich unmittelbar, nachdem diese Vorfälle passiert sind im Grunde, haben die angefangen daran zu arbeiten. Und man merkt einfach, dass das gesamte Bild noch nicht dargestellt wurde oder noch nicht dargestellt werden kann vielleicht auch, weil da unglaublich viel ja noch dann im Nachhinein aufgerollt werden kann. Und vielleicht wäre es dann manchmal gut, auch wenn es ein aktuelles Thema ist, ein wichtiges Thema, vielleicht wäre es manchmal gut, dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit zu geben oder eben eine Geschichte zu wählen, die vollkommen erforscht ist, die wirklich aufgearbeitet wurde, wo man dann auch wirklich so einen Schlusspunkt setzen kann und eine Moral setzen kann und vielleicht auch, ja eben, einen interessanten Ausblick, was auch immer. Und das kann Bombshell eben einfach nicht. Dafür ist er zu sehr damit beschäftigt, ja, wohl möglichst schnell eine brisante, aktuelle Zeitgeschichte wiederzugeben, aber macht sich dann zu wenig Gedanken darüber, wie kann ich das künstlerisch spannend umsetzen, wie kann das Ganze auch einzigartig wirken und ja, und was ist im Grunde letzten Endes so ein bisschen auch die Aussage? Und die kommt mir einfach zu kurz, dafür ist es zu sehr als gut gegen böse, ja, getarnt, sage ich mal. Und das ist schade, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, meiner Meinung nach. Kommen wir nun zum letzten Film dieser Ausgabe, und zwar zu Little Women von Greta Gerwig. Ja, Little Women, wer das jetzt nicht kennt, ich gebe nämlich ehrlich zu, ich bin auch nicht so vertraut mit dem Text gewesen. Little Women ist ein Buch, ich glaube 1860 geschrieben worden oder so in dem Dreh, also schon eine ganze Zeit lang her. Kann man so am ehesten wahrscheinlich mit so Sachen wie Jane Austen vergleichen. Also ist ein sehr, sehr bekannter Text, ist sehr, sehr prominent platziert, ist in amerikanischen Schulen oft so ein Standardtext, mit dem sich Leute beschäftigen, auch bei uns teilweise. Ich weiß nicht, warum das an mir vorbeigegangen ist. Keine Ahnung, ob ich schlechte Deutschlehrer hatte oder keine Ahnung. Wir haben das nie gelesen. Ich habe das auch nie in irgendeiner Form als Verfilmung gesehen, als Theaterstück. Es gibt dazu sogar eine Anime-Serie. Also Little Women ist ein Text, der unglaublich oft verwertet wurde und ich hatte keine Berührungspunkte damit bisher. Ich habe dann natürlich, bevor dieser Film von Greta Gerwig rausgekommen ist, mitbekommen, dass es eben ein klassischer Text ist und das Text ist und dass es davon viele, viele Versionen gibt. Alles war mir dann bekannt, aber ich habe mich auch extra vorher nicht jetzt super eingelesen. Ich wollte den Film einfach frisch erleben, gerade weil ich ja die Geschichte noch nicht kannte und dass er dann auch immer noch mal anders ist, wenn man selber noch keinerlei Vorwissen oder ja, Prägung, was die Meinung angeht, hat vorher. Dementsprechend muss ich hier ganz klar sagen, ich kann nur Little Women in dieser Version bewerten. Ich habe keine Vergleichspunkte. Ich kann nicht sagen, ob das im Verhältnis vom Buch zum Buch ja detailgetreu ist oder ob es die Botschaft richtig wiedergibt. Ich bewerte nur diesen einen Film. Und was kann man dazu allererst mal sagen? Worum geht's? Little Women. Es geht um, ja, vier Little Women. Es sind vier Schwestern, die ja eben zusammenleben, eben 1860 oder was, wann das spielt. Oder ja doch, 1860 muss es so circa sein, glaube ich. Und alle vier Schwestern haben unterschiedliche Talente und unterschiedliche Gaben und sind auch charakterlich teilweise sehr unterschiedlich. Und im Grunde geht der Film einfach nur darum, wie diese vier zunächst Mädchen und dann auch irgendwie langsam Frauen werden und ja, wie unterschiedlich auch ihre Wege und ihre Werte sind. Und im Grunde ist das die ganze Geschichte. Und das klingt vielleicht nicht so spannend und nicht so schön und nicht so, so als wenn man es unbedingt sehen wollen würde, aber ich kann diesen Film einfach nur empfehlen. Ich sag's ganz klar. Greta Gerwig ist generell eine interessante Regisseurin, ist auch Darstellerin. Ihr letzter Film Lady Bird, falls man sich an den erinnert, es gibt auch eine Ausgabe in diesem Podcast zu diesem Film. Und bei Lady Bird ging es auch um eine Frau. Also Greta Gerwig erzählt auch einfach aktuell Geschichten von Frauen, was ich selber auch wirklich erfrischend finde. Ich sage es ganz ehrlich, weil ich finde auch, dass es da zu wenig Geschichten gibt und vor allem gibt es zu wenig Geschichten über, ja, über den Alltag und das normale Leben von Frauen. Also ich zumindest sehe wirklich wenig davon, gebe ich ehrlich zu. Mir begegnet es zu wenig und deswegen finde ich das einfach toll, dass Greta Gerwig jetzt so einen Hype irgendwie da auch erfährt und dass ihre Filme groß rauskommen, weil dadurch, ja, erlebt man sie auch und sieht sie auch und hat auch die Möglichkeit, sie zu sehen. Und Little Lady Bird war eben auch schon im Grunde auf das normale Leben eines jungen Mädchens fokussiert, das eben auch langsam zur Frau wird, nur hat das eben in der Moderne gespielt. Und auch da war es so, dass man sich unglaublich stark durch die Art, wie dieser Film erzählt wurde und durch die Art, wie diese Charaktere komplex dargestellt wurden, genau deswegen konnte man sich auch als weißer Mann, der nichts mit der Lebensrealität vielleicht zu tun hat, konnte man sich mit diesen Figuren identifizieren. Und das ist für mich eine absolut starke Leistung, dass man ja sich wirklich mal in andere Schuhe hineinversetzen kann, in anderen Schuhen steckt sozusagen. Und das gelingt Greta Gerwig unglaublich gut bei Lady Bird und das gelingt ihr wieder großartig bei Little Women. Ich weiß auch nicht, wie viel jetzt da ihre Eigenleistung ist und wie viel die Geschichte wirklich ganz klar vorgegeben hat. Ich habe im Nachhinein gelesen, dass sie einen gewissen Feminismus auf jeden Fall noch zusätzlich eingestreut hat in diese Geschichte. Und deswegen ist es für mich jetzt schwer zu trennen, was von ihr kommt und was diese Geschichte schon immer in sich hatte. Aber so oder so, es ist eine tolle Geschichte. Die Darbietungen sind absolut großartig. Also die vier Mädels, Joe, Amy, Meg und Beth, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich es nicht gewusst hätte sonst. Joe wird gespielt von Saoirse Ronan. Saoirse Ronan war auch schon die Hauptdarstellerin in Lady Bird. Wer Saoirse Ronan jetzt vom Namen nicht kennt, googelt sie. Ich weiß, es ist schwierig, wenn man nur den Namen hört, weil Saoirse ist super schwer zu schreiben. Aber das ist eine großartige Darstellerin seit langer, langer Zeit, obwohl sie wirklich jung ist. Und egal, in was ich die gesehen habe, ich habe diese Frau noch nie schlecht spielen sehen. Also selbst wenn sie in einem Film steckt, der nur ganz okay war, sie ist immer großartig und das ist sie hier auch wieder. Also Saoirse Ronan war auch zu Recht für den Oscar nominiert und diese junge Dame hat auch jeden Oscar verdient für, also für mich ist sie ein bisschen der weibliche DiCaprio, nur dass sie halt das noch nicht so lange macht. Aber also sie hätte schon dreimal für mich den Oscar locker gewinnen können für die Rollen, die sie gespielt hat und wie toll sie gespielt hat. Sie ist so ein bisschen die Hauptfigur des Ganzen, würde ich sagen, von diesen vier Schwestern. Sie ist eher so die Künstlerin, sage ich mal, in dem Sinne, dass sie ja wirklich für ihre Leidenschaften brennt und sich mehr dafür interessiert, als jetzt, ja, was für die Zeit üblich wäre, zum Beispiel einen Mann zu finden und gut abgesichert zu sein. Das alles interessiert sie nicht so. Sie schreibt gerne Geschichten und geht darin voll auf und ja, das beschäftigt sie eben mehr als die vielleicht klassischen Probleme ihrer Zeit. Und dadurch ist sie natürlich auch ein toller Charakter, um sich mit ihr zu identifizieren, weil sie sich natürlich mit Dingen beschäftigt, die heute auch noch eine sehr, sehr große Relevanz haben. Aber auch die anderen Schwestern sind wirklich toll und wirklich interessante Figuren, meiner Meinung nach. Daneben ist nämlich noch Amy, Florence Pugh spielt diese Amy. Florence Pugh ist für mich phänomenal und großartig seit Midsommar. Da habe ich sie das erste Mal gesehen. Da fand ich sie richtig, richtig, richtig gut. Und sie ist es auch hier wieder. Und vor allem hat Florence Pugh als Amy nicht so die leichteste Rolle des Films. Sie ist nämlich eher eine stellenweise unsympathische Figur und ja, soll auch anstrengend, glaube ich, sein. Und trotzdem kriegt es Gerwig hin, diese Figur komplex zu machen und sie am Ende auch eben, ist es ein dreidimensionaler Charakter, bei der man auch trotzdem versteht, warum sie ist, wie sie ist. Und ich sag's ganz ehrlich, ich habe mich in jeder dieser vier Frauen irgendwo wiedergefunden und ich glaube am meisten sogar bei Amy. Ich weiß, wie weird das klingt, aber es ist wirklich so. Es gab einfach Stellen, wo ich so gut nachvollziehen konnte, wie sie fühlt und was in ihr vorgeht. Und das liegt daran, dass das toll geschauspielert ist und dass es einfach so erzählt wurde, so offen, dass man ja mit diesen Figuren sich wirklich identifizieren kann und man dann nicht so eine künstliche Grenze spürt zwischen Film und einem selbst. Also auch absolut großes Lob. Und die dritte der vier Schwestern, die wahrscheinlich jetzt allen am bekanntesten ist, ist Emma Watson, Hermine aus den Harry Potter Filmen. Sie spielt Meg und Max, also um das noch mal kurz zusammenzufassen, Joe war ja eben eher so mit ihrer Literatur unterwegs und hat sich sehr darauf fokussiert. Amy ist lange Zeit nicht so sicher, was sie will. Sie will sehr viel und ist eben auch künstlerisch begabt, aber eher dann in eine malerische Richtung. Aber gleichzeitig ja, findet sie auch den Nachbarsjungen wirklich toll und mag den gern. Aber der Nachbarsjunge findet eher Joe, also Saoirse Ronans Figur, gut und das ist für sie auch recht schwierig. Und die dritte im Bunde, Meg, also Emma Watson, die hat am ehesten so das wirklich klassische Frauenbild dieser Zeit. Sie möchte einen tollen Mann finden. Sie hat auch eine kreative Begabung. Sie ist eine begabte Schauspielerin, wie wir im Film erfahren. Aber ja, sie ist da insofern Realistin, dass sie sagt, ja, aber also ein gutes Leben werde ich davon nicht leben können. Und dementsprechend muss ich mich auch irgendwo der Realität meiner Zeit stellen und versuche wenigstens einen guten Mann zu finden und nicht einfach nur irgendwen. Und das ist so ein bisschen das, was Meg beschäftigt. Und zu guter Letzt gibt es dann noch Beth. Die wird gespielt von Eliza Scanlon. Die kenne ich gar nicht, muss ich sagen, die Schauspielerin. Und die spielt Beth. Und Beth ist so ein bisschen, ja, die gute Seele von diesen vier. Alle vier Schwestern sind liebe, nette Menschen und alle vier sind warmherzig und komplex. Aber Beth ist so das Plakativste davon. Beth ist wirklich von Herzen gut und beschäftigt sich nur mit anderen und ist hingebungsvoll und hat vielleicht deswegen auch weniger den klassischen Character-Trait. Sie hat nicht so die klassische Begabung für irgendwas. Sie ist einfach nur ein sehr, sehr, sehr netter Mensch. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Und ja, der Film geht einfach um diese vier und ja, wie sie ihre unterschiedlichen Wege nach und nach gehen werden. Und der Film spielt auch über eine gewisse Zeit, was auch auffällig ist und was man vielleicht beachten muss, weil es vielleicht für manche Leute scheinbar verwirrend war, habe ich gehört. Der Film ist nicht so wirklich chronologisch erzählt. Der Film hat so zwei größere Zeitetappen. Also er spielt zu einer jüngeren Zeit, wo alle vier Schwestern so zusammen sind, im Haus der Mutter, gespielt von Laura Dern, die übrigens auch großartig ist. Und es geht um dieses Miteinander, wie diese vier Frauen aneinander wachsen und im Umgang miteinander. Und dann wird aber immer wieder zwischendurch, wird von jeder Frau die Geschichte erzählt, wo sie später im Leben stehen wird. Und für manche ist das scheinbar super verwirrend. Ich fand es nicht, denn der Film macht das sehr deutlich durch Jahreszeitenwechsel. Teilweise ist auch einfach das Szenario, in der sich die Figur gerade befindet, komplett ein anderes. Daran erkennt man, dass es scheinbar nicht chronologisch gerade sein kann. Aber das nur zur Info, falls man sich das anguckt. Und ich fand genau diesen Kniff sehr, sehr gut, dass man so hin und her schneidet zwischen den Idealen, für die Figuren stehen, als sie jünger sind und ja, wo alles auch noch ein bisschen leichter ist und sie wirklich dafür brennen können, weil sie noch in diesem behüteten Rahmen des Elternhauses sind. Und dann immer wieder Kontrastiertes zu sehen mit, ja, und wo hat es die Figur dann wirklich hinverschlagen und wo ist sie heute wirklich? Und das fand ich wirklich, wirklich eine tolle Idee, das so zu machen. Ich weiß eben nicht, ob das im Originaltext so ist. Ich glaube nämlich nicht, dass es so ist. Und das fand ich sehr, sehr guten Kniff, dass man ja das immer sofort auch irgendwo relativiert oder das sofort ja entgegenstellt. Und auch dadurch hat es auch so eine gewisse, ja, es reimt sich dadurch auch ein bisschen so irgendwie. Also gewisse Themen werden auch immer wieder aufgegriffen. Und die Themen sind zum Beispiel relevant, wenn die Mädels noch recht jung und noch recht jung sind. Und sie sind aber immer noch relevant, wenn sie junge Frauen schon sind. Und das, ja, fand ich einfach toll erzählt. Das ist wirklich auch ein warmherziger Film. Wenn ich überhaupt was kritisieren sollte an Little Women, dann würde ich am ehesten sagen, dass ganz am Anfang fand ich es ein bisschen zu seicht. Da hatte der Film auch noch nicht so Fahrt aufgenommen und man hatte auch noch nicht so ganz das Gefühl dafür, worauf das hinauslaufen soll und worum es hier eigentlich geht. Also am Anfang werden einfach alle vier so ein bisschen gezeigt in ihrem Alltag und alles ist halt sehr heile Welt irgendwie, wenn ich das jetzt am ehesten so formulieren sollte. Und das war halt nicht so spannend dann. Das war halt einfach nur so, ja, okay, gut, das sind halt alles vier außergewöhnliche Mädels und die sind alle gut und lieb, aber was beschäftigt sie? Was treibt sie um? Und so in den ersten 15, 20 Minuten, würde ich sagen, kam das noch nicht so wirklich rüber. Genau, das ist so erst mein Kritikpunkt, aber ansonsten ist es ein Film eben, der es wieder schafft, dass man sich mit Figuren und Lebenssituationen identifizieren kann, die man selbst nicht kennt und nicht hat. Und das ist was unglaublich, das ist das Stärkste, was Film liefern kann, dass er wirklich eine Immersion in etwas bietet, wo man nicht drinsteckt eigentlich. Und trotzdem kann man es nachempfinden. Und vor allem auch stellt der Film Fragen, und zwar Fragen, die heute nicht an Relevanz verloren haben. Auch wenn das Ganze 1860 spielt, oder in 1860ern, das ist heute genauso relevant. Und es wirkt auch nicht abgedroschen, wie der Film diese Fragen stellt. Und ich glaube, es sind Fragen, die jeder von uns kennt und sich jeder wiederfinden kann. Eben, wo will ich hin und was sind Werte, die ich verfolgen will? Und bleibe ich mir dabei treu, wenn ich das so verfolge? Und ist aber diese Treue, die ich gegenüber meinen Zielen habe, ist das auch realistisch, das zu machen? Macht das auch Sinn? Oder muss ich auch irgendwo vielleicht in den sauren Apfel beißen und Dinge anders machen, als ich sie mir erträumt habe? Und das sind universelle Fragen, die jeder, glaube ich, schon mal hatte und die, mit denen sich jeder identifizieren kann. Und Little Women und damit auch Greta Gerwig als Regisseurin erzählt es auf eine sehr, sehr feinfühlige und emotionale Art und Weise. Und es ist für mich ein ganz, ganz, ganz starker Film. Und ja, man kann an der Stelle das auch mal sagen, auch so plump es klingt, aber vielleicht sollten Leute auch mehr Filme von und über Frauen sehen. Also es gibt davon wirklich zu wenige. Das merkt man eben auch bei den Oscars dann immer, wenn da wenig bis gar keine Frauen für Sachen nominiert werden. Und das ist schade. Und das muss nicht sein, weil es sind so ganz andere Perspektiven, die man auf eine Geschichte bekommt und auf eine Welt. Und ich finde es unglaublich bereichernd. Ich lerne dadurch super viel und das, glaube ich, da bin ich nicht der Einzige. Und dementsprechend kann ich das auch wirklich jedem empfehlen, auch egal, was man selber jetzt für ein Geschlecht hat. Auch Frauen sollten sich Filme über Frauen anschauen. Es ist einfach, es gibt einem viel. Und es gibt genug Geschichten und die wird es auch immer genug geben, Geschichten über Männer und auch deren komplexe Lebenswelt und was die empfinden. Und da haben wir einfach schon mehr von. Also ich glaube, da gibt es schon ein gewisses Defizit und Little Women ist da und Greta Gerwig vor allem ist da wirklich ein Vorreiter und ist da wirklich stark dabei und das finde ich einfach nur lobenswert. So viel Sentimentalität lasse ich jetzt hier auch mal im Podcast rüberbringen. Und ja, dementsprechend, das waren meine Oscars im Grunde. Ich habe alle anderen Filme, habe ich ja schon mal besprochen gehabt. Es gibt eine Kritik zu Once Upon a Time in Hollywood. Es gibt eine Kritik zu, was gab es denn noch? Oh Mann. Parasite habe ich leider keine Kritik gemacht, aber jeder, der den Jahresrückblick gehört hat, weiß, dass ich Parasite absolut gefeiert habe und ich freue mich natürlich riesig über all die Siege, über all die Preise, die er da jetzt eingeräumt hat. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Zu Parasite macht eine Kritik einfach nicht so viel Sinn. Das ist ein Film, den muss man blank erleben, da sollte man gar nichts vorher wissen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger und cooler Film, der es eben auch geschafft hat, dass man komplett vergisst, über filmische Mittel nachzudenken und über Erzählstrukturen und so. Also Parasite ist völlig zu Recht der laut den Oscars beste Film des Jahres. Da stimme ich Ihnen ausnahmsweise mal komplett zu. Aber auch die Filme, die ich jetzt vorgestellt habe, ihr habt ja meine Meinung jetzt dazu gehört. Auch hier gibt es wirkliche Highlights. Wenn ihr was bombastisch Großes und Beeindruckendes für die große Leinwand sehen wollt, dann habt ihr 1917. Wenn ihr wirklich sehen wollt, was eine originelle, sonderbare Geschichte sein kann, die ja Humor an Stellen bringt, wo man ihn nicht erwarten würde, dann ist Jojo Rabbit was für euch. Bombshell erzählt ein wichtiges Thema, auch wenn er das leider ein bisschen hölzern und ein bisschen oberflächlich macht. Aber das, worum es in diesem Film geht, ist unglaublich relevant und zeitaktuell. Und Little Women ist einfach ein Film, der einen mit einem sehr, sehr, sehr warmen Gefühl zurücklässt. Sagen wir es einfach mal so. Genau. Das war's von Top of a Podcast. Bis zum nächsten Mal.